bis zum Tod der Scheide. Sie leben auch in schlechten Tagen. Nein! Nein! Willst du, bis der Tod euch scheide?